eine Kriminalitätsstatistik aus Berlin. Von rund 3.500 jugendlichen Tatverdächtigen waren letztes Jahr rund 2.000 nicht deutscher Herkunft. Bei den Intensivtätern, das ist man ab 10 schweren Straftaten, liegt der Anteil von Türken und Arabern mit oder ohne deutschen Pass in einigen Bezirken bei 80%. Wenn also Polizei, Sozialarbeiter und Jugendrichter warnen, ausländische Jugendbanden rüsten auf, schlagen immer hemmungsloser und brutaler zu, auch gezielt auf Deutsche, dann gehört das ins Bild und sei es, um zu zeigen, wie weit der Weg noch ist. Sehr geehrte Damen und Herren, Europa steht am Scheitel. Es geht um die Rettung des europäisch-christlichen Abendlandes. Können wir den Untergang Europas verhindern oder nicht? Das ist die Frage unserer Zeit. Eine große Anzahl von Arabern und Türken hat keine produktive Funktion. Außer für den Obst- und Gemüsehandel, gut, das wussten wir schon. Doch die Medien zerfraßen die Wahrheit, mal wieder wie die Geier die Leiche. So blieben für Kilo und Sarrazin nur noch bestimmte Aufgabenbereiche. Und erinnert ihr euch noch an das Schweizer Mittelhilfeverbot? Da war nicht nur Polen offen, sondern auch Holland in Not. Gegenüber demokratischen Schweizern, die Gesinnungshaft verhängt. In Europa wird ein Maulkorb schneller gefertigt, als jedes Gegner darum bringt. Ich bin bereit, ich werde kämpfen. Ich lasse es nicht zu, dass sie mein Land in den Abgrund lenken. Ich bin Kanzion, seit Integration steht auf ihren Fahnen. Die wollen uns überfüttern, seit das Bestehen wir schon haben. Die Gesellschaft soll, wir Deutschen, wir müssen. Ihr könnt mir mal gepflegt meine deutschen Füße küssen. Banden sind es täglich, deutsche Bürger schikanieren. Verblendete Schlachtköpfe, die das nicht kapieren. Opfer ausländischer Gewalt, die ich in Realität sind verloren. Im eigenen Land zu Menschen, zweiter Klasse geboren. Ich bin bereit, ich werde kämpfen. Ich lasse es nicht zu, dass sie mein Land in den Abgrund lenken. Integration, seit Integration steht auf ihren Fahnen. Die wollen uns überfüttern, seit das Bestehen wir schon haben. Die Gesellschaft soll, wir Deutschen, wir müssen. Ihr könnt mir mal gepflegt meine deutschen Füße küssen. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, Kuppeln, unsere Helme und die Gläubigen, unsere Soldaten. Zitat Ende. Deutsche Sprache zu erlernen, im Ruf den Fuß zu fassen. Tragen Sie Ihre Macht zur Kultur durch unsere deutschen Gassen. Vater Staat lässt uns im Stich, genau, Banden können ihr Schalten und Walten. Doch kommen was sie wollen, wir werden die Stellung halten. Ich bin bereit, ich werde kämpfen. Ich lasse es nicht zu, dass die Malanten den Abfall lenken. Integration, statt Integration, steht auf ihren Fahnen. Die wollen uns überfiltern, das hat Moschee, die wir schon haben. Die Gesellschaft soll, wir Deutschen, wir müssen. Ihr könnt mir mal gepflegt meine deutschen Füße küssen. Integration, statt Integration, steht auf ihren Fahnen. Die wollen uns überfiltern, das hat Moschee, die wir schon haben. Die Gesellschaft soll, wir Deutschen, wir müssen. Ihr könnt mir mal gepflegt meine deutschen Füße küssen. Problem mit dem fundamentalen Islamismus, den wir in Europa heute vorfinden. Ja, es gibt auch ein importiertes Problem, wenn es um Frauenrechte, um Menschenrechte geht in unserer Gesellschaft. Und ja, wir wollen den christlich-abendländischen Charakter unseres Europas auch erhalten wissen. Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder und Kindeskinder, dass wir in Europa auch unsere Traditionen und unsere Kultur auch bewahren und sicherstellen und eine drohende Islamisierung auch abwenden können.